Du, die wollen uns aber gar kein Sommerloch verschaffen, oder? Das geht alles weiter. Ja, das ist schlecht, oder? Och, puh. Ja, also ich denke mal, da gibt es viele, viele andere Dinge, die wichtiger momentan sind als die Vergangenheit, oder? Du meinst wohl nicht Google Plus, das ist doch nicht wichtig. Nein, nein, das interessiert uns das überhaupt nicht. Nee, weil ich habe so Sachen wie, habt ihr das mitgekriegt mit Greenpeace und Lukas? Nee, nur schnell gesehen in der Themensammlung. E-Mail, genau, ich auch. Ich fand es so witzig. Also es gibt so einen Werbespot von VW, was ihr denn kennt, in YouTube, wo ein so kleines Kind so Darth Vader nachmacht und versucht, irgendwelche Gegenstände an sich heran zu manifestieren, und das funktioniert halt logischerweise nicht. Und irgendwann mal macht er das bei Eddies Auto, und der macht natürlich dann aus der Küche, wie er dann reingeht, mit dem Schlüssel steuert er quasi sein Auto und schaltet es aus, und dann denkt halt das Kind, es hat wirklich was bewirkt. Das Ganze ist halt mit Darth Vader und mit Musik unterlegt und so weiter. Und dann hat quasi Greenpeace eine Verarschung drauf gemacht und hat es sehr stark übertrieben, also mit ganzer Musik von Star Wars und den ganzen Figuren. Und dann kam George Lucas und hat es verboten, weil er gesagt hat, das dürfen die Lizenzen nicht dazu. Obwohl das eigentlich von Parodie, Satire, da ist doch einiges mehr erlaubt. Ja, wobei ich an der Stelle sagen würde, alles richtig gemacht. Absolut alles richtig gemacht. Eine Parodie drauf, dann kommt irgendjemand an und dann kommt so der Streisand-Effekt. Und dann wird das erst richtig bekannt. Also das ist ja eigentlich durch die Nachrichten durchgegangen, so dass YouTube dann den Kanal von Greenpeace gesperrt hat. Und also ich habe mir die Parodie auch mal angeschaut, die war jetzt, ja, nicht so doll, ne? Nee, fand ich eigentlich nicht. Und du meinst gezieltes Marketing? Ja, würde ich schon sagen, oder? Also wenn man darauf anlegt, dass wirklich das dann überall in den großen Portalen kommt. Also durch die Sperrung kam es jetzt entsprechend überall. Denke ich auch, dass es im Prinzip bewusste Marketingplatzierung war, und die Frage ist, ob wirklich George Lucas gesagt hat, nö, wir möchten das gar nicht haben, sondern weil da würde er ja seine Fans dann auch ein bisschen, ja, so, ne, missachten. Wenn man sich die alten Star Wars-Teile anschaut, da springt er mit seinen Fans auch nicht so gut um und bastelt da immer wieder dran rum. Eben, ja. Also eigentlich ein typisches Sommerloch-Thema, oder? Ja, ja. Ist es doch da, unser Sommerloch? Ja, es passiert ja auch nichts. Und auch die ganze Geschichte mit dieser Nortel-Patentgeschichte, also dass jetzt Apple, Microsoft, Sony, Riemen, Ericsson und EMC die Patente jetzt gekauft haben, ist ja auch ein Sommerloch-Thema, oder? Geht ja um relativ viel Patente. 6.000 oder wie viel? 2000, weiß nicht mehr genau. Eine Riesenanzahl von Patenten. Ist auf jeden Fall schon ordentlich. Also da liegt einiges mit drin. In dem mobilen Zukunftsmarkt eben. LTE und WLAN und so weiter. Aber es hat ja jetzt keiner alles gekriegt. Also es wurde ja fleißig geteilt. So. Haben einzelne Patente gekriegt oder wurden die es einfach aufgeteilt? Hat ein Patent gehört zu dreien oder wie war das genau? Das ist eine gute Frage. Ist das jetzt in einem Patentpool gelandet? Und dieser Patentpool, wie wir jetzt zum Beispiel die MPEG Group, die verklagt dann alles, was nicht nied- und nagelfest ist? Oder wie sieht das aus? Weil also gekauft haben das ja, glaube ich, Apple, Microsoft, Sony. RIM, genau. Ericsson noch. Und eben 10. Ah ja, genau. Und nicht so, Google. Eben, nicht Google. Jetzt ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Sehr gut. Also das könnte ja quasi, weil wenn dann sagt Apple, Microsoft und Sony sagt sich, ja gut, wir haben ja das jetzt, und dann Google, Android und so weiter, ihr habt's nicht, das könnte ja was Schlechtes bedeuten. Ich glaube Sony weniger, weil die machen ja auch mit Ericsson zusammen Android-Geräte. Ja. Ah, mit stimmt. Xperia und der ganzen Reihe. Aber okay. Vielleicht eben die anderen beiden, Microsoft und Apple, die könnten da schon irgendwie ein bisschen zurückschlagen. Ja, ist eine gute Frage, was sich daraus entwickelt. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall spannend. Aber Google hat sich da ja auch schon, ja, beim Bieten schon Scherzchen erlaubt. Erzähl. Ja, die hatten doch zum Beispiel Pi geboten, also irgendwie 3, so und so viel, also 3,1415 Milliarden, glaube ich, waren es, die sie dann geboten haben. Oder ich glaube auch die Entfernung zur Sonne hatten sie auch geboten. Was zur genau. Sonne? Zum Mond? Zur eines Sonne, von ne? Beiden, ja. Genau, ja. Okay, also du meinst, sie haben das eigentlich eher belächelt, das Ganze. Ihnen ist das nicht so wichtig gewesen. Och, naja, selbst da erlauben sie sich noch einen Scherz. Also, das ist ja wie wenn man bei Google Earth mal versucht, von Japan in die USA zu kommen. Genau, mit dem Jetski, was ist das? Genau, und dann gibt's natürlich auch, wenn man es von einer anderen Stelle dann macht, dann irgendwie mit dem Kanu über den Pazifik und dann beim Routenplaner. Finde ich eigentlich ganz nett. So Easter Eggs sind doch das. Genau. Okay. Ich finde, das muss auch sein. Ein bisschen Spaß muss man auch haben. Ja, das ist okay. Also Apple hat es ja damals mit Mac OS 9 alles verboten. Das war doch da. Da hat Steve Jobs gesagt, die ganzen Easter Eggs in den ganzen Mac OS im Finder oder sowas, die dürfen, müssen alle raus. Und seit Mac OS 10 gibt es ja keine Easter Eggs mehr. Ist keine mehr? Nein, also es gab früher gab es ja so Tastenkombinationen, dass du dann im Finder hast du dann irgendwelche was Berge gesehen, du hast dann irgendwelche Leute gesehen, die das entwickelt haben und so weiter. Und das gibt's anscheinend alles im Mac OS 10 ist das alles rausgenommen worden. Und auch diese Druckgeschichte, wenn du unter Mac OS 9 früher ausgedruckt hast, war doch dieser Hund, der die Display oder die Rotation des Papiers dargestellt hat. Das gibt's unter Mac OS 10 ja auch nicht. Da gab's ja viele Leute, die dann bitterböse Briefe dahin geschrieben haben, sie wollen den Hund wieder haben. Die es vermisst haben, genau, ja. Gibt's denn den Flugsimulator in Excel noch? Das ist eine gute Frage. Okay, also bestimmt, denke ich mal. Also Microsoft hat da sicherlich nichts dran geändert. Also meinst du, die Abwärtskompatibilität ist bei denen ist ja alles abwärtskompatibel bis in die Kinderschuhen. Müsste man noch ausprobieren, ja. Bei Google könnte ich mir das noch vorstellen, ja. Stimmt, ja. Dann habe ich noch was, so ein East, also so Sommerloch, also da, wie gesagt, alles uninteressante Themen, irgendwie was du gesagt hast, Tim, wegen diese Koreaner, die im U-Bahn einkaufen und da mit einem Nahtel oder mit einem Handy dort diese Codes abscannen. Also das, denke ich mal, ist ja eigentlich auch so eine Werbegag-Geschichte gewesen, oder? Ja, also um es kurz zu erklären, die Supermarktkette Tesco hat in Japan quasi ja an Bushaltestellen, an Bahnhöfen ja Schautafeln hingestellt oder Werbetafeln hingestellt. Die sehen aus wie ein Supermarktregal und man kann dann mit seinem Handy da lang gehen und entsprechend Fotos von den Produkten machen und man lässt die sich dann einen Abend liefern. Also von der Idee her finde ich das eigentlich ganz cool. Also man geht quasi oder ist auf dem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwie und man fällt einem dann, weil man so gerade vor dieser Werbefläche steht, fällt einem auf so, hey, mir fehlt ja eigentlich noch Milch. Ja, und in dem Moment legst du dann los, machst ein Foto und einen Abend kriegst du die geliefert. Also ich finde es eigentlich von der Idee her gar nicht so verkehrt. Das wäre noch cool, ja. Aber da ist die Schweiz doch schon wesentlich weiter. Mit Le Shop. Und Coop at Home und so. Coop at Home, ja. Das müsst ihr mir jetzt erklären. Ja, das ist also, ja im Prinzip das Gleiche. Also sie haben ja bloß gesagt. Nee, erzähl. Das ist eine ganz normale iPhone-App. Und da kann man dann sagen, okay, die und die Kategorien, scrollt durch seine Produkte durch. Ah, okay. Sagt hiervon 5 Stück, davon 2 Stück und Lieferung bitte heute Abend 5 Uhr. Ja. Aber mir fehlt da der visuelle Anreiz dazu. Also ich denke mal für so ein, ja, ich weiß nicht, wie ihr einkauft, aber bei mir ist das eigentlich, da wandert man durch den Supermarkt und dann fällt einem ein so, ach, bei dem Regal brauche ich noch das und das. Und das hat man da an der Stelle dann wirklich auch. Man hat, wie gesagt, diese Plakatwände und da ist halt ein Supermarktregal. Also ich finde die Idee schon gut. Also ich muss zugeben, wir haben schon seit ewigen Zeiten immer im Shop eingekauft, sondern wir machen das auch immer über Coop Online-Seite, also Coop at Home. Ich finde es gut, aber eben, wie Tim sagt, dieses Feedback, dieses visuelle Feedback hast du da zwar auch, aber nicht in dem Sinne, dass du das nebeneinander siehst, weil du musst ja danach suchen und dann ist der Rechner oder das System nicht so langsam und nicht so schnell. Also das ist dann schon, es ist was anderes. Du kaufst auch nicht so viel ein, weil das System ja so langsam ist, in Anführungsstrichen. Du kannst quasi stöbern. Richtig. Irgendwie auch so richtig, ohne irgendwas in der Hand zu haben, auf einem kleinen Display oder sonst irgendwie, du wanderst quasi wieder durch die Regale. Genau, also ich finde die Idee schon hat was, ja. Ja, da gibt es wahrscheinlich zwei Arten von Kunden. Die einen stöbern durch die Regale und also als ich noch Single war und noch einkaufen durfte, da habe ich das... Da habe ich das dann immer militärisch geplant und durchgezogen. Ich habe da nicht länger als eine Viertelstunde gebraucht, inklusive Weg zum Supermarkt und wieder zurück. Ja gut, aber so drei Pizzen, ne? Also. Na, also ich habe immer für eine Woche eingekauft, da wäre ich mit drei Pizzen doch niemals hingekommen. Also acht Pizzen. Also acht Pizzen. Genau. Nee, das war schon ein bisschen sortierter, aber... Also noch ein Sixpack, okay, kein Problem. Na dann, nee, aber es ist die Sache, die, also mir wäre es lieber, wenn ich im Bus sitzen würde, dass ich dort mein iPhone rauspacke, das ich nicht besitze und da dann mir das Zeug schnell zusammenklicke, was ich noch brauche, als dass ich das an der Bushaltestelle machen muss und jetzt kommt der Bus, was könnte ich denn noch brauchen, keine Zeit mehr, schwupp rein. Ja, ich denke da immer praktisch. Einen Online-Shop bieten die natürlich, denke ich mal, auch an, dass es da eine App gibt. Aber wie gesagt, das Visuelle als Bonus quasi noch mit dabei. Und ich ist nicht übel. Ja. Also das war quasi die Einsteiger-Droge, dass die Leute sagen, es gibt ja quasi auch noch den Online-Shop. Mhm. Und in Zukunft kommt eine 3D-Brille auf den Kopf und dann bist du virtuell im Shop und dann kannst du durchgehen und alles an einpacken, was du gebrauchst. Genau, und dann rennst du auf einmal vor dem Bus. dann musst du nie mehr einkaufen. Genau. Ja gut, aber da könnte man vielleicht überlegen, wenn man eine App hat und diese tollen neuen 3D-Displays, die bei den Mobiltelefonen in Zukunft kommen sollen, dann kann man ja quasi die Milchpackung direkt so in 3D sehen. Was die Menschheit schon immer wollte. Natürlich. Aber ja. Habt ihr das mitgekriegt? Also ich weiß nicht, wie es jetzt in Zürich oder in der anderen Umgebung ist, aber in Basel gibt es ja diese neue Plakatwerbung mit riesengroßen Displays, also Farbdisplays, die sich dann auch bewegen, wo dann irgendwelche Tierchen drauf bewegen. Also ich finde es absolut abartig, weil du läufst dann so entlang und plötzlich bewegt sich da was und du drehst dich dann um oder bewegst, schaust nach oben und knallst dann irgendjemanden gegen den Kopf oder so. Also es ist, die Werbung wird immer abartiger. Muss mal eine Kamera hinstellen, das möchte ich sehen. Hast du schon mal gesehen? Also es gibt in Basel habe ich das gesehen. Nicht, ja. Das sind so, du kennst ja diese Litfaßsäulen von früher, oder? Mhm. Und das ist in der gleichen Größe, bloß dass es einfach flach ist und es ist einfach ein LED-Display in der Größe und dann siehst du dort halt einfach bewegte Werbung und das ist schon sehr, sehr eigenartig, wenn du das nie gesehen hast. Minority Report, ja. Genau. Ja, lenkt ganz schön ab wahrscheinlich. Eben, und das Ganze, es hängt ja auch über dir. Also in Basel ist es so, wenn du in dieser Galerie läufst, hast du über dir mindestens 5 oder 6 von diesen riesengroßen Displays. Und das ist irgendwie, also es ist gut, es ist sehr futuristisch. Wir leben in der Zukunft, aber also ich finde es übertrieben, ehrlich gesagt. Also über dir hängend, über dir als Dach quasi, oder? Einfach weiter oben? Wie wenn das eine Fahnenwerbung wäre, also links und rechts von dir und über dir. Ja. Ich muss mal ein Foto machen davon. Gerne. Irgendwie kommt mir da direkt die Assoziation zu Zurück in die Zukunft. Und ja. Zwar beim zweiten Teil, wo dann der weiße Hai in der Zukunft quasi als Hologramm auf Marty zukommt. Das wäre ja dann auch eine ziemlich penetrante Werbung. So kann man sich das aber vorstellen, ohne dass es halt in 3D ist. Aber die Werbung bewegt sich und also ich finde es irgendwie, nee. Ja gut, ich meine, da stumpft man auch sehr schnell gegen wieder ab. Aber ist das nicht nachteilig, wenn du dann wirklich durch die Gegend läufst und wirklich so abgestumpft bist, dass du gar nichts mehr sehen willst? Also du nimmst dann die Umwelt gar nicht mehr wahr eigentlich. Du läufst dann bloß noch von A nach B und dich interessiert es eigentlich gar nicht mehr. Hast du ein iPod? Nein. Ja. Gute Frage. Ist doch genau dasselbe. Okay. Themenwechsel? Wer weiß, wer jetzt gerade mit den Kopfhörern auf und dem iPod in der Gegend rumläuft. Und jetzt das hört, was wir sagen. Genau. Also nicht irgendwo gegen. Also schönen Gruß an alle iPod- und iPhone-Benutzer, die jetzt das hören. Ihr seid voll im Trend. Und ich grüße auch noch alle anderen MP3-Player-Besitzer. Und so Smartphone-Träger. Genau. Ohne Apfel. Dann sind alle im Boot. Ja, yep. Auch herzlich willkommen sind. Tja, okay. Also dann mehr war ja eigentlich diese Woche nicht, oder? Also das war ja schon eigentlich alles, oder? Gab es noch irgendwelche anderen wichtigen Themen? Ja, ihr habt immer noch nicht gesagt, warum Google Plus jetzt unbedingt notwendig ist. Und was? Das Facebook-Videotelefon. Was jetzt? Was? Ihr erzählt da irgendwie Sachen? Was ist denn mit Google Plus? Ich krieg da gar nichts mit. Erzählt mal. Ich bin Ohr. Also ich habe da nur eine Einladung gekriegt für einen weiteren sozialen Dienst, der von den ganz sozialen Google-Werbungsforschern initiiert wurde und wo man wieder ganz sozial unbedingt dabei sein muss. Und ich bin unschuldig. Bei also, der Einladung? Okay. Bei der Einladung, ja. Die hat doch Google verschickt, oder? Ah, dann hast du Google dein Adressbuch zur Verfügung gestellt und was die damit gemacht haben, ich habe vergessen, die dürfen ja natürlich. Ne? Ja, erzählt, was gibt's denn? Was Google Plus, also was geht denn dort ab? Was machen die denn da? Facebook in schnell. Noch. Noch. Also, ohne Features. Ohne Features. Genau. Honeycomb wird nachgeliefert. Die Hardware dürfen sie jetzt schon kaufen. Ah, andere Baustelle, aber so bis vorgehen, oder? So in dem Stil. Genau. Ohne Spiele, ohne nix. Und die ganz großen Google-Kunden, die Google Docs nutzen, die dürfen gar nicht. Ja, wie? Noch nicht. Facebook noch nicht. Ohne Spiele, was soll das denn? Ich meine, wie soll man da sozial netzwerken, wenn da keine Spiele dabei sind? Boah. Ach. Spam kommt später in der Pro-Version, das kostet dann. Ah, okay. Hey, das ist gut. Das heißt, wenn ich nichts zahle, kriege ich keinen Spam? Genau. Ah, das wäre ein interessantes Feature. Ein Killer-Feature, Bernie ist dabei, okay. Auch Bernie goes Social Media. Ja, also vielleicht mal so, um eine Umfrage zu tätigen. Angeblich sind ja gewisse Leute hier in diesem Kreis ja doch bei Google Plus. Okay, ich out mich mal, ich bin jetzt auch dabei. Und die Frage ist mal so eine Reihumfrage. Wie findet ihr? Daumen hoch, Daumen runter? Ja, also ich habe es mir mal angeguckt. Ich fand das schon mal insofern ganz nett, dass du ja diese Circles hast, wo du die Leute ganz einfach einsortieren kannst per Drag and Drop. Allerdings hatte ich jetzt so den Eindruck, das ist irgendwie, ja, auch wieder so ein Netzwerk, was mir ordentlich Zeit stehlen kann. Nein. Nein. Und irgendwie ein Twitter mit mehr als 140 Zeichen. Das hat schwer was, ja. Ja, und also ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich habe mich ja bewusst für Twitter entschieden, weil es kurz ist und ich das auch ganz einfach ignorieren kann. Und irgendwie ist bei mir da schon wieder der Anreiz weg, mich da jedes Mal auf die Webseite einzuloggen. Da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf dem Handy hatte ich dann das Problem. Ich hatte versucht, die Android-App mal zu installieren. Die habe ich dann auch installiert. Und da kam gleich als erstes die Frage, ja, Sie haben ja bei Ihrem Profil gar nicht eingewilligt, die Standortdaten freizugeben. Akzeptieren Sie das? dass die Standortdaten für die App verwendet werden. Ja, da war wirklich nur ein Accept-Button und ich konnte dann nur die App abbrechen. Ja, und dementsprechend habe ich dann gesagt, komm, die fliegt wieder runter, ne? Irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung. Heftig. Darf ich Beifall klatschen? Ja gut, aber ich habe dann auch in dieser Richtung, habe ich ja schon mehr gelesen und dann kommt ja hinzu, Martin, du hast ja die Einladung rausgeschickt und die ging zum Beispiel an meinen Google-Mail-Account. Mhm. Den habe ich ausschließlich für den Market, der ist für niemanden freigegeben eigentlich, hatte ich gedacht bisher. Und den verwende ich auch überhaupt nicht. Aber darüber hast du mich gefunden und hinzugefügt. Das ist schon sehr interessant. So ein Zufall aber auch. Was Google alles über dich weiß? Ja, schon toll. Super. Also ich fand's so witzig, weil jemand gesagt hat, ja, Google Plus, also ich würde es jetzt schon mal antesten, aber deswegen extra einen Google-Account verwenden, nee, das möchte ich nicht unbedingt haben. Und dann die Frage, ja, was verwendest du eigentlich für ein Telefon, ein Android-Telefon? Super. Ja. Na also dann. Ich glaube mal, mit Google Plus hat Google viele potente Möglichkeiten, an die Leute da den Account ranzukommen. Und das ist, also da ist einiges möglich. Die haben extrem viele Möglichkeiten. Die ganzen Google Apps haben ja den Balken oben durch. Und da ist immer, wenn was Neues reinkommt, kommt dann rotes 1, 2, 3, 5, 10, 30. Mhm. Und das andere ist Android, spätestens mit der neuen Version, die Ende der Jahre kommt. Ice Cream Sandwich werden sie das sicherlich implementieren, systemweit zu alleroberst und dann wird alles geplus eins. Und die Fotos werden eher sowieso direkt darauf geladen und landen da drin, wenn du welche schießt auf dem Android. Aha. Also wenn du es so aktiviert hast, natürlich. Kannst ich wollte gerade sagen, bei mir aber nicht. Ja, ja. Moment. Das ist es ja, man probiert Accept, ja, sonst Abbruch. Und ich meine, ich find's richtig gut, dass es andere Leute gibt, die dann sagen, okay, Jungs, so nicht. Weil die Mehrheit der Menschheit sagt, aha, da habe ich jetzt eine vertragliche Möglichkeit und entweder ich akzeptiere das oder es geht nicht weiter, ja, dann muss ich wohl. Die wissen ja auch nicht, was dahinter steht. Die lesen ja die ganzen AGBs und Dinger nicht. Ja, ja. Das ist das Problem, ne? Genau, sie wollen es ja nutzen, weil es Freund X und Y hat und dann müssen sie, genau wie du sagst, dann müssen sie. Ja, ne? Und ich sehe es jetzt bei Apple so, Apple stellt sich allmählich durch ihre ganzen neuen Bestimmungen und Verträge und so weiter, stellen die sich bei mir jetzt absolut ein Bein. Weil sie knallen mir da 70 Seiten englischen Legal-Text vor die Nase, damit ich irgendwas im App Store mir angucken kann. Und bevor ich das nicht für gut befunden habe, klicke ich das nicht ab. Und von daher nutze ich den App Store nicht. Genau dasselbe bei iTunes. Und sie wollen dann das Line-Update, wollen sie dann nur über den App Store verkaufen, gibt's nicht mehr auf DVD oder so. Genau. Und wenn ich mit den Bestimmungen im App Store nicht einverstanden bin, dann gibt's für mich kein Line. Kriegst du auf legale Art und Weise nicht, ja. Und wenn man das dann mal ein bisschen weiter spinnt, ist es dann so, ja, was mache ich dann mit der Hardware? Kriege ich keine Updates mehr für? Es gibt auch noch Hardware von jemand anderem. Richtig. Wird immer mehr mit den Diensten verbunden. Ist ja bei Google auch so. Da verbindest du es auch mit dem Google-Dienst. Ja, also aber es wird immer weiter miteinander verzahnt, so dass sie mit dir also im Prinzip das Hampelmännchen machen können. Und solange die Mehrheit der Menschheit dort einfach mitspielt und sagt, ja, es geht ja nicht anders, solange können die es machen. Ich meine, ich erinnere mich noch sehr gut, als XP mit Zwangsaktivierung rauskam. Und alle Leute um mich rum, selbst Informatiker, haben gesagt, ja, ja, ach Gott, wird schon nicht so schlimm, ne? Wie sieht's im Moment aus? Man kriegt nichts mehr ohne Aktivierung. Und ich meine, ich kaufe auch keine Games, die irgendwelche Online-Sachen haben wollen, die sich nicht offline aktivieren lassen. Mhm. Kommt bei mir nicht in die Tüte rein und wird nicht gekauft. Macht doch Sinn, weil wenn du es mal in 10 Jahren spielen willst und dann funktioniert der Service nicht mehr, dann hast du in die Tüte geschaut. Das auch, aber ich habe einen Rechner und mein dicker Arbeitsrechner, wo ich auch drauf spielen will, andere Installation, der hängt nicht am Internet, soll er auch nicht. Und wenn die da meinen, ja, aber sie könnten ja ein böser Raubkopierer sein, wir müssen da mal drauf gucken und im Übrigen wir bestimmen, was da drauf laufen darf. Sie haben da hinten noch einen Debugger, oh, böser Mensch, geht nicht. Das Schlimme dabei ist ja eigentlich die Leute, die den Vorteil dadurch haben, eben genau das nicht machen zu müssen, sind dann nämlich die Raubkopierer. Und die Kunden, die es eigentlich legal kaufen, die werden dann an sowas gehindert. Ja, habe ich schon mal erzählt, ich hatte da letztens ein Erfolgserlebnis. Nee. Glaube ich nicht, nein. Erzähl. Also, da ging es um ein Musik-Plugin, was mit iLog-Schutz daherkam. Und iLog ist also so kopierschutzmäßig so ein bisschen der Super-GAU. So Zitate vom Support. Would it be inconvenient to format your hard disk? Ja. Das ist ordentlich. Weil die hacken sich dort in den Kernel mit rein, weil sie sind ja super sicher und wenn dort irgendwo was schief läuft, dann hat man nur noch Bluescreens und das ganze Zeugs funktioniert nicht mehr, bis man die Harddisk formatiert. Und mit diesem Kopierschutz haben die das Zeugs dann angeboten. Und dann habe ich mal wieder, das war jetzt schon das zweite oder dritte Mal, habe ich den Hersteller angeschrieben. Ja, ich hätte da durchaus Interesse dran, aber nicht mit dem Kopierschutz. Und die haben sich dann bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, also wir haben von dem Kopierschutz auch die Nase voll, weil erstens mal sacketeuer, zweitens mal nach 2 Tagen war alles gecrackt und drittens mal, ja, was soll der Terz dann? Und ich habe die dann noch ein bisschen beraten, was sie denn machen können. Sie haben sich letztlich für eine sehr einfache Lösung entschieden, die wahrscheinlich auch durchaus ausreichend ist. Und ich bin dort Kunde geworden. Und sie haben jetzt ihre ganzen Plugins mit einem einfachen Lizenzfile ausgestattet und non-intrusive. Das heißt, Lizenzfile, okay, gut, funktioniert. Mhm. Finde also ich, find so ich sehr schön. So wie es früher war im Shareware-Bereich. Jo. Ja. Und ich meine, die Firmen müssen einfach auch nur mal sehen, dass sie ihre Kunden damit vergraulen, indem sie dort irgendwie so einen absoluten Hyperschrott-Kopierschutz damit draufpacken. Weil die Dinger sind nicht billig. Und es ist trotzdem gecrackt. Ja, das ist. Unterm Strich bleibt dann eigentlich nur, man hat den Kunden verärgert. Ja, das ist eigentlich das Schlimme dabei, dass wirklich für den Kopierschutz jede Menge Geld ausgegeben wird und letztendlich das ja nur diejenigen, die das wieder knacken, ja anspornt, diesen Kopierschutz dann auch wieder zu umgehen. Und bei iLog ist das Schönste, dazu braucht man einen Dongle, der separat zu erwerben ist und da kann man dann seine Lizenzen draufpacken. Und man kann auch bei dieser Firma dann eine Versicherung abschließen, dass wenn einem der iLog dann mal abhanden geht, dass man dann zwischenzeitlich Übergangslizenzen bekommt. Ist doch richtig schön, oder? Ja, super. Und aber die haben viel Geld verdient, die dies verkaufen. Ja, ja. Aber mir hat's richtig gut getan, dass die jetzt einen Kunden weniger haben. Die andere Firma macht da immer noch mit diesen iLog-Geschichten rum und ich kapiere es nicht ganz, aber wenn es Leute gibt, die das kaufen, es gibt einige Leute, die sagen, super Geschichte, das Beste seit geschnitten Brot, weil man damit halt seine Lizenzen von einem Rechner einfach auf den anderen rumhieven kann. Wo der Dongle dran ist, ist man lizenziert. Das ist natürlich nicht schlecht, aber vom Ganzen drumherum, ich brauch's so nicht. Vielleicht macht es für andere Leute Sinn. Oder du hast irgendwann mal ein Legacy-Free-Device, wo du dann diesen Dongle immer anschließen kannst und hast auch verloren. Ja gut, du kannst bei der ganzen Softwaregeschichte eigentlich nur in Zeitraum von ungefähr 5 Jahren rechnen. Danach läuft das Ganze doch eh nicht mehr. Ja, klar. Im Moment ist es 64-Bit. Und demnächst wird wahrscheinlich irgendwie was anderes wiederkommen, wo du dann sagen musst, oh ja, das läuft jetzt gerade nicht mehr. Das hast du ungefähr alle 5 Jahre oder so, ne? So wie alle die Final Cut 7 verwendet haben mit 32-bittigen Plugins und dann auf Final Cut X umsteigen und ihre Plugins dann unter den 64-Bit-Systemen immer laufen. Ho, ho, ho, ho. Ja. Gut, ist aber auch ein großer Schritt. Ich sage Ja. dazu nichts. Also, ich sage nur so viel damit, dass Final Cut X, dass Apple da den schlechtesten Produkt-Rollout aller Zeiten gemacht hat, weil sie sich die ganze Profiliga im Prinzip dagegen gestellt haben, weil sie einfach ein Produkt, was für die Profiliga gemacht wurde, also Final Cut 7 und älter, kannst du nicht mehr kaufen, du kannst keine Lizenzen mehr kaufen. Und wenn du ein Profi-System hast und quasi im Haus weitere Lizenzen brauchst, weil die Leute untereinander sich die Projekte tauschen, dann können sie nur Final Cut 10 verwenden und Final Cut 10 kann die alten Projekte nicht mehr einladen. Ja, super. Damit hat Apple quasi gesagt, macht halt einfach alles nochmal neu. Und ich weiß nicht. Wie züchtet man Raubkopierer? Eben. Eben. Und das ist einfach, nein, nein, so nicht. Ja. Das war's dann. Ja, also da haben sie sich wirklich nicht mit rumbekleckert. Und ich meine, es wäre so einfach gewesen. Sie hätten im Prinzip das neue System für den Consumer-Markt rausgebracht, das andere noch weiterlaufen lassen. Und wenn sie dann das Profisystem mit allen Features zusammen haben, so dass man das ablösen kann, dann hätten sie da eine Version mit noch einem Pro dahinter rausgebracht. Und schon wären alle zufrieden gewesen. Ja, so wäre das sinnvoll gewesen, auf jeden Fall. Aber Apple Aber ist da immer so, siehe Diskettenlaufwerk oder so, immer sehr brachial, was das angeht. sie liefern ja jetzt einiges noch nach. Ja, Von den aber das. ganzen XML-Exporten etc. Du, Das kommt. wenn du ein Profi bist und quasi das, sie machen, die haben die Profis damals auf der NAB, was glaube ich, das ist die Profi-Messe schlechthin, haben sie gezeigt, dass du mit dieser Magic Timeline, dass du da ganz viel schneller und besser arbeiten kannst, das ist ja was super Tolles ist, haben aber alles verschwiegen, dass sie die ganzen Profi-Plugins und Multikamera-Tools noch nicht fertig haben oder überhaupt teilweise gar nicht funktioniert, dann haben sie die Profis damit gnadenlos verarscht und das darf man einfach nicht mit solchen Leuten, weil die sagen jetzt alle, okay, wir wechseln zu Avid oder zu Adobe. Ob das jetzt besser oder schlecht ist, ist egal, aber die sagen, das war's. Adobe bietet ja zum Beispiel Plugins sogar an, dass du die kompletten Final Cut 7 Projekte nativ einlesen kannst und weiterarbeiten kannst. Ich sag mal, ja gut, das war's dann. Aber sowas nennt sich doch freie Marktwirtschaft, oder? Genau. Eben, genau wie Google Plus. Da wird auch noch einiges nachgeliefert. Da wird noch einiges nachgeliefert, wie heute ja Facebook Skype nachgeliefert hat. Genau. Das heißt, wir telefonieren jetzt gerade über Facebook? Nein, über Microsoft. Microsoft. Richtig, also du Weil kannst jetzt in Facebook kannst du jetzt quasi auch solche Hangouts wie in Google Plus, was es ja schon seit Tagen dort gibt, kannst du jetzt in Facebook halt dann demnächst dann auch machen. Ab wann, nur da Martin? kostet's, nur da kostet's. Da Ah. musst du den Premium-Account lösen, monatlich 5,99 € glaube ich, nicht ganz sicher. Plus es Aha. gibt irgend so einen Tagespass, der liegt irgendwo bei 3,49 € oder 50, so etwas. Was sind denn das für Preise? Microsoft. Also was Aha. ich gesehen habe, sie haben ja in den Annalen von Google Plus ja gefunden, dass du dort irgendwann mal in Zukunft diese Hangout-Sitzung, also diese Videositzung, dass du die aufzeichnen könntest. Also ich kann mir da vorstellen, dass es da interessante Möglichkeiten gibt, die man da mal ausprobieren könnte. Wie Oh. hat hat einer darauf geschrieben, da gibt es für eine gewisse Branche zum Nulltarif ganz lustige Dinge. Ohne Beauty.de zu Hause, Webcam schnell gekauft, 10 Leute einladen, PayPal-Account schicken und los geht die Sause. Dann gibt es Wir haben jetzt demnächst auch nicht einen gesagt. Facebook-Store, oder? Kannst du direkt buchen dann. Genau. Also du hast dann Kann man. sogenannte Timeslots, oder? Und was steckt man da rein? Geld. Okay. Hat Microsoft auch eine Währung? Bitcoins. Also die Zukunft wird spaßig. Ja, aber es ist die Frage, was gibt es denn noch, was man noch nicht Facebook intern machen kann und was man unbedingt innerhalb von Facebook braucht? Es gibt kein Also, Excel. ja, das braucht man unbedingt doch auch. Und Word? Es ist so ein Notizding hat, da kannst du Ah. Texte reinschreiben. Das ist fast so wie Texteditor. Was in Okay, Facebook gibt es? kann man auch in Facebook jetzt Bilder bearbeiten, Videos schneiden, weil irgendwie scheint das Motto dort zu sein, es ist nur gut, wenn es innerhalb von Facebook ist, weil alles außerhalb, es scheint ja böse zu sein. Ist ja auch so, wenn du einen externen Link anklickst, kommt nicht mehr jedes Mal, aber ein Weilchen kam da immer ein Link. Achtung, du verlässt das sichere Facebook-Land. Eben, deswegen sagte ich ja, Facebook ist das Web 3.0 oder will es wenigstens sein, aber mit Google Plus können sie sich das wahrscheinlich sonst wohin schmieren. Habt ihr das eigentlich mit dem Firefox-Plugin mitbekommen? Da Nein. gab es einen Firefox-Plugin, mit dem du deine Freunde Ah, aus Facebook exportieren konntest ja. Auslesen konntest, ja. und dann entsprechend bei Google Plus dann wieder importieren. Wurde Und das hat aber gesperrt. jetzt genau Facebook unterbunden. Mit welcher Begründung? AGB. Du darfst Genau. keine Robots laufen lassen, um Daten zu sammeln. Hö, Nee, so Exportierfunktionen haben sie ja immer wieder, gab es ganz viele und die haben sie immer wieder ziemlich schnell unterbunden. Aha, das bedeutet also, ich mache eine Bank auf und sage, ihr könnt all euer Geld bei mir deponieren, es ist nach wie vor euer Geld, aber ihr könnt es nie wieder abheben. Genau, es bleibt Ganz in meinem genau. Universum. Das ist praktisch. Wenn das legal ist, machen wir eine Bank auf. Eine Kaffee League Bank. Bitte Genau. suchen Sie sich einen freien Domainnamen. Na dann. Nee, aber das halte ich doch für sehr problematisch, dass man seine Daten dort nicht mehr rauskriegt. Bei Google geht es. Es geht auch bei Facebook. Du kannst ja das ganze, dein ganzes Facebook-Universum kannst du ja extrahieren. Du kannst nur die Kontakte nicht extrahieren. Nicht über dieses Plugin oder über andere obskure Möglichkeiten. Naja, wie das wahrscheinlich auch genauso bei den Raubkopien ist, dauert das 2 Tage und dann geht das auch irgendwie wieder. Es kommt, jeden Tag kommt wieder eine neue Möglichkeit raus, irgendwie. Nur die funktionieren immer nur stundenweise. Ja. Das wechselt immer. Aber es gibt ja den offiziell in den Einstellungen bei Facebook, dein ganzes Profil kannst du runterladen, dann klickst du da drauf und dann bekommst du irgendwann ein Mail, wenn es fertig ist. Und da mein Profil so groß ist, geht das schon 3 Monate. Also ich habe ein Wow, Mail bekommen, Donnerwetter. dass es fertig ist. Und was ist dann in diesem Profil? Also alles, was du geschrieben, hochgeladen hast und so weiter. Ich sag dir, wenn ich das Mail habe. Ich habe, wie gesagt, vor 3 Monaten circa habe ich den Prozess ausgelöst und heute nichts bekommen. Aber das ist doch, es ist kein Scherz, oder? Da rennt wahrscheinlich ein Mitarbeiter mit dem Aktenordner in der Gegend rum. Sammelt ein. Ja. Jetzt muss ich auch noch die Bilder zusammensuchen. Herrgott, die liegen alle in der Ecke unten im Keller. Herrgott. Es war jetzt gleich, ich habe so ein Facebook-Buch gemacht, gleich wie ich ein Twitter-Buch habe. Das hat auch drei, vier Mal den Browser aufgehängt und ewigs gedauert, bis er das berechnet hat. Und da ging er nur retour bis, glaube ich, 2008 irgendetwas. Oder 9. Seit wann bist du auf Facebook? 2006 oder? Seit es in Amerikas gab, ich bin an so eine lustige EDU-Domain, E-Mail-Adresse gekommen und hatte es, als es nur in den Universitäten gab. Schon Also, ganz Beginn. du bist von Anfang an dabei. Fast Anfang an, ja. Okay. Also da ist mit dem Twitter extrahieren einfacher, oder? Ja. Kann man das überhaupt auslesen? Seine eigenen Tweets, die ganzen? Über die API, ja. Das geht, aber nur die eigenen dann wahrscheinlich. Du kannst, Ne, es denke ich gibt mal, ja alle auslesen. Suchmaschinen. Ja, aber die Suchmaschinen, also jetzt direkt die Twitter-Suchmaschine, die geht nur 2 Wochen in die Vergangenheit zurück. Okay. Ja, also bei der Suchmaschine geht es 2 Wochen zurück und über die API kommst du ziemlich weit zurück. Und ich habe so ein Blocknest oder irgendwie heißt das Teil, da kannst du dir das ganze backuppen. Ah, Link, Das bitte kann ein man. Link, bitte ein Link. Oh ja. Ich suche es und schicke es euch dann. Das Gibt es. erleichtert den Umzug nach Google Plus ungemein. Gibt's da in den Shownotes? Dann schicke ich ihn nicht. Aha, okay, du willst verhindern, dass ich auf Twitter nicht verschwinde oder was? Ja, also ich mag Twitter, weil ich, das ist mir einfach zu viel, das andere. Twitter 140 Zeichen, das ist ideal. Ich bevorzuge das schon vor den SMS und das will was heißen bei mir. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt mal die paar Tage in Google Plus, war ich mal ein bisschen aktiv und habe Ein bisschen. nahezu versucht, ja gut, also Ein bisschen. ich habe jetzt versucht, nahezu das zu simulieren, was ich in Twitter auch mache. Und ich muss sagen, es ist zwar, schaut visuell besser aus als in Twitter, aber ich muss sagen, Twitter ist für mich, wie du sagst, einfacher, auch deswegen, weil es für mich halt einen BlackBerry-Client gibt. Es geht halt wesentlich schneller. Und ich muss sagen, für mich ist jetzt Google Plus einfach nur, ich habe halt meinen Account dort und dann ist gut. Aber ich denke mal, in Zukunft werde ich trotzdem weiterhin Twitter benutzen. Und um Google-Account einfach nur so haben, dass man ihn hat. Habe ich mir jetzt ganz so spontan überlegt. Das ist meine Befürchtung, dass ich jetzt in 3 Social Medias extrem fleißig Zeit verlieren darf, wie so schön am Anfang gesagt wurde. Weil meine Androiden-Fans oder Freunde sind sicherlich eher dann irgendwann mal bei Google Plus als bei Facebook anzutreffen. Dann muss ich das da lesen. Twitter, ja, sind die ganzen Fleißigen sowieso und die restlichen Freunde habe ich dann irgendwie auf Facebook und das ist was, was mir überhaupt nicht so zusagt. Eben, aber Aber das kann doch kein Mensch beackern. Also das ist doch unmöglich. gibt's da noch keine Meta-Geschichte drumrum? Da habe ich immer Angst, dass ich was verpasse. Warum? Ich meine, Weil solche Dinge zeigen einem nie immer alles an. warum nicht? Es gibt ja wie zum Beispiel auf dem iPad die ganzen Facebook-Apps, die es bis jetzt gibt, die zeigen ja nicht wirklich das alles an, was auch auf der Seite ist. Gleich wie auf dem iPhone oder auf Android. Es zeigt ja gewisse Dinge nicht an. Ich habe zum Beispiel auf meiner Pinnwand nicht gern, wenn da steht, Martin hat kommentiert bei XY das und das und so weiter. Die lösche ich immer raus und das kann ich nur auf dem Web. Das kann ich in keinem Client drin. Wie siehst du denn die Zukunft? Aber angenommen, jetzt ist August, glaube ich. August geht's los, oder? Offiziell. Also habe ich, ja, 31. Juli, ja. genau, dann kommt die große Masse und dann ist Facebook tot oder so. Auch nicht, wer weiß. Aber wie siehst du denn, du meinst du, dass in Zukunft dann das so eine Dreieinigkeit ist? Also Twitter, Facebook, Google Plus, dass sich das irgendwie so drittelt? Oder dass die Masse sagt, okay, wir haben so die Nase voll von Facebook mit ihren Privacies, wir gehen alle zu Google Plus. Und es bleiben dann 50-50 bei Twitter und Google? Oder was denkt ihr, wie so die nächsten Monate aussehen werden? So mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Eure persönliche Zukunftsvoraussage. Wir werden ja sehen, was dann eintrifft. Wer will zuerst? Na, ich habe am wenigsten Ahnung von dem ganzen Zeugs, weil ich mich da relativ raushalte, aber ich würde mal sagen, von der ablehnenden Ecke her, Google muss da schon irgendwie sehr was Geniales abliefern, dass man nochmal irgendwo anders sich dort einen Account macht und da nochmal mitspielt, weil es gibt schon ziemlich viel und man braucht ja nicht immer noch mehr. Mhm. Oder? Ja, sehe ich auch so, ja. Also sie müssen ganz stark springen, weil eben, es gibt zwar den Unmut auf Facebook, aber der Mensch ist prinzipiell faul. Aber wenn sie dann natürlich, wie gesagt, auf den ganzen Android-Geräten das schön integriert haben und dann alle, die Android haben, die gehen dann automatisch da irgendwie rein und dann stirbt der Facebook-Account oder was sie dann auch immer noch haben von den vielen Social Media. Also ich glaube, es gibt einen Riesenkampf in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Spannend wird ja auch, was Google jetzt in Zukunft noch weiter für weitere Funktionen bringen möchte. Also so wie es durchgesickert sind, gibt es wohl noch ein paar Business-Funktionen, sage ich mal, dass man zum Beispiel Screencasts aufzeichnen kann oder Dokumente halt teilen kann oder auch Bildschirme freigeben kann. Also das ist wohl von einigen in Quelltexten mehr oder weniger schon entdeckt worden. Genau, Whiteboards und so weiter. Richtig. Mhm. Und ich denke, das wird natürlich auch spannend, wenn diese Funktionen freigeschaltet werden. Das hört sich eigentlich auch auf den ersten Blick nicht, oder ja, jetzt erstmal nicht schlecht an, ne? Vor allem da ist es kostenlos. Bei Facebook über Skype zahlst du ja für solche Dinge. Ja. Das könnte wirklich auch noch ein bisschen ein Lock-Ding sein. Aber was nichts kostet, ist doch nicht gut. Dann ist Google, Android nicht gut. Na gut, man kann davon ausgehen, dass sich Google das natürlich mit den Daten bezahlen lässt. Also von daher. Das verwundert mich auch. Alle sagen, Facebook ist so böse, weil sie die Daten verwenden. Aber bei Google weiß man ja ganz genau, dass es so ist. Und alle denken jetzt, sie gehen in eine heile Welt. Google würde das nie machen. Genau. Weißt du, was da der Unterschied ist? Ich sehe das so. Also Facebook ist ja so konzipiert, dass das ja eine riesengroße Datenbank ist und jeder gibt ja fleißig seine Daten da ein, also ganz, also ohne da mit der Wimper zu zucken. Und Facebook nimmt diese Daten und verkauft die an Dritte und macht damit seine Kohle. Und Google ist derjenige von Daten oder von Business-Konzept, die sagen, unser Kernbusiness ist Werbung und wir blenden die Werbung personenbezogen ein anhand der Daten, die du preisgibst. Aber wir verkaufen die Daten nicht an Dritte. Sobald es eines Tages dieser Fall gibt, dass Google die Daten an Dritte weiterverkaufen würde, wäre Google tot. Google AdMob, dieses Frühjahr, Asien, haben sie ja die ganze Firma durchsucht und alle Computer mitgenommen, weil sie da Daten verkauft haben und viel mehr gelockt haben, als sie sollten. Aber war das zu dem Zeitpunkt nicht schon Google-Besitz? War schon Google-Besitz, ja. Okay, dann ist das ja... Man hat auch nie wieder was davon gehört. Das habe ich aber auch mal kurz irgendwo mitbekommen. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, vor einem Weilchen. Ich denke mal, das ist wirklich Kernbusiness Google und darauf baut ja auch die Treue oder die Sicherheit, in Anführungsstrichen, an den Leuten. Und wenn das so wäre, dann wäre das ja ein Killer. Das ist wirklich nur intern verwenden. Ja. Ja. Also deswegen sagt ja auch Google, sie wollen nicht böse sein, weil eben sie, sie sind, vielleicht wenn du das als Datenkrake bezeichnest, okay, ist so, sie sammeln Daten, aber sie verwenden die Daten nur intern für sich selber, um die Werbung zu customizen. Deswegen sage ich mal, sehe ich Google genauso wie Facebook als Datenkrake, aber Google ist dort humaner gegenüber der Person und sie sperren auch nicht die Personen aus wie Facebook. Es tut. Also meine Sicht. Ja. Aber letztendlich wird dort ein Profil von dir angelegt und du kannst mir nicht sagen, dass dieses Profil ausschließlich für Werbung verwendet wird. Dass du es ausschließen kannst, dass da nicht irgendwie was anderes mitgemacht wird. Dann kommt der PlayStation-Hacker oder die PlayStation-Hacker und holen da mal ein paar Daten raus. Ja, oder wenn es dann auch nur irgendwie Strafverfolgung ist. Ich meine, sehen wir es doch mal so. Du bist jetzt leidenschaftlicher Computerspieler. Und alles, was du an deinem Rechner machst, ist ballern, ballern, ballern. Bist aber ein sehr, sehr friedlicher Mensch in Wirklichkeit. Ich meine, wer guckt bei dir als Erster vorbei? Ja. Ich meine, diese ganzen Online-Profile, die spiegeln nicht dein Wesen wider, sondern im Prinzip immer nur kleine Häppchen. Und wenn du von diesen kleinen Häppchen die falschen drei auswählst, kannst du dann sagen, oh Gott, was ist denn das für ein Monster? Ja, das ist richtig, ja. Ne? Das sind die beim Einstellungsgespräch Monitoring betreiben und dann gehen sie mal durch und dann steht einmal das, das und das und dann bist du gleich ein so ein Mensch. Genau. Ja. Sehen gar Richtig. nicht den Verlauf von dem Gespräch, sondern einfach nur, dass du das geschrieben hast. Gebe ich dir recht, ja. Dann dürftest du aber eigentlich, ja, dann dürftest du kein Facebook, kein Google Plus, kein Twitter, eigentlich nicht mal ein Online-Forum oder sowas benutzen. Eigentlich gar nichts dann. Auch keine Postkarte, das darf ja der Postbote lesen. Nur Der Briefe. Angestellte von Google ist. Ja. Moment, ich meine, da gibt es ja wohl gerade alle Unterschiede. Ich meine, ich habe einen Twitter-Account. Probier den mal rauszufinden, wer das ist. Wenn Eben, du das das. schaffst, herzlichen Glückwunsch, dann bist du richtig gut. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man da drauf kommt. Es gibt doch, wenn du auf. Wo ist das? Irgendwo, wenn du suchst, wirst du gefragt, könnte das nicht. Ist das im Google-Profil? Das hat mich gefragt, könnte es nicht sein, dass dieser Twitter-Client dir gehört? Ja, ich meine, das Schlimme, was ich jetzt bei Google sehe, ist ganz einfach, sie machen über alles, was du am Rechner machst, über den Browser, über E-Mail, über sonstige Geschichten, Fotos, wenn du dich dort Google richtig hingibst, hat Google einen Überblick über all deine Machenschaften auf dem Rechner und machen da draußen ein Profil. Das Passend heißt, mit alles. Chrome OS. Ja, alles, was du am Rechner machst, wird von Google überwacht. Und wenn ich jetzt bei Twitter bin, dann kann ich entscheiden, was teile ich Twitter mit und wie teile ich es Twitter mit. Ich meine, ich kann mir bei Twitter einen Account machen, der heißt Rumpelstilzchen. Jetzt haben Läuft wir dich auch. erwischt. Wusste ich doch, dass das du bist. Oh, so schlimm aber auch. Ne? Auf jeden Fall, du kannst dort deine Sachen irgendwie kanalisieren. Ne? Auch Richtiger. was ich auf eine Postkarte schreibe und was ich auf einer anderen Postkarte schreibe, das wird nirgendwo zusammengefasst. Das macht allerdings Google. Und ich meine, dass dort Begehrlichkeiten da sind, weil Google dürfte derjenige im Netz sein, der die meisten Informationen hat. Das heißt, wenn ich Strafverfolgung machen würde, würde ich als erstes zu Google gehen und sagen, hier ist wirklich ganz dringend, ist ja nur eine Ausnahme, eine von 2 Millionen in diesem Jahr. Wir brauchen die Daten. Ja, machst du recht, ja, das Ist stimmt, bei ja. Dropbox in den Bestimmungen im Übrigen auch so drin. Sie schreiben dort, wenn wir glauben, oder ja, wie haben Sie es? In good faith haben Sie es beschrieben, dass also Gefahr für Leib und Leben ist, dann dürfen wir Ihre Daten rausgeben. Naja. Also Das. kein Google Plus Account, kein Facebook. Ich habe nichts davon. Das ist gut. Ja, ich habe ja den Google Plus Account, habe mir das jetzt mal angeschaut und ich weiß nur, wahrscheinlich wird das bei mir so aussehen, dass ich den irgendwann jetzt dann auch wieder löschen werde, weil es halt. Haben wir richtig vorausgesagt, hä? Wieso? Wie willst du denn das machen? Das War ist genau natürlich unsere Aussage. das ist nämlich auch das Problem wahrscheinlich bei der ganzen Geschichte. Du hast ja sowieso einen Google Mail Account und da wird wahrscheinlich das Plus jetzt einfach so mitlaufen, oder? Eben, das ist die große Sache. Also, sobald du einmal Google Plus Account hast, kannst du dich ja da nicht mehr drin. Wenn du Facebook sagst, okay, was soll's, ich will mit der Firma nichts mehr zu tun haben, dann tust du dein Profil und das Account löschen und das war's. Aber da du das ja deine öffentliche E-Mail-Adresse ist, wenn du gerade die verwendet hast, dann hast du ein Problem, denke ich mal. Dann wird das für immer geplust sein. Oh nein! Ja gut, wobei bei mir zeichnet sich das schon ab, dass ich wahrscheinlich für den Dienst auch keine Zeit haben werde. Also von daher, ja, Verdammt! Sie haben dich! Mal schauen. Ja, aber das ist ja auch so die Strategie. Ich meine, wenn ich jetzt einen Dienst habe und ich habe 3 Milliarden User, dann habe ich doch schon einen ziemlichen Value, oder? Der sagt allerdings nichts darüber auf, ob diese 3 Milliarden User dann auch irgendwie aktiv bei mir sind. Das können dann vielleicht nur 15 Millionen sein. Ja. Das wird niemand richtig nachvollziehen können. Und das ist auch bei Twitter so, da wird ja auch gemunkelt, dass sie zwar unheimlich viele User haben, aber die meisten haben sich da mal einen Account angelegt, haben da 2 Wochen dran geturnt und danach ist nie wieder was gelaufen. Ganz genau, und die Dinger werden dann, genau, und die werden dann nämlich auch nicht gelöscht. Also eigentlich die richtige Arbeitsweise bei solchen Statistiken oder generell bei den Accounts wäre ja, dass man zum Beispiel sagt, nach 3 Monaten Nichtnutzung wird eine E-Mail rausgeschickt, hier, dein Account liegt brach, mach irgendwas, und nach einem halben Jahr wird der gelöscht. Und dann kommt ist der aber raus. Bei Twitter so. Bei Twitter nach einem halben Jahr nichts getweetet oder so, wird der gelöscht. Ah, ah. Echt? Das also halte ich für ein Gerücht. Von mir wurde schon einer, so ein Test-Account, den ich mal angelegt habe, den gibt's nicht mehr, weil und da habe ich mal ein Mail bekommen. Aha. Dass ich den nicht gebraucht habe. Aber das wundert mich, weil ich wollte nämlich einen besonderen Twitter-Namen haben und den gibt's bereits schon und die Person hat dort seit ungefähr 2 Jahren nichts mehr drauf geschrieben. Dann hat die sich vielleicht in der Zeit angemeldet wahrscheinlich. Dann schreib mich nachher an, ich habe eine Anleitung, wie du an den Namen kommst. Okay. Habe ich auch schon so einen übernommen. Okay, ich übernehme jetzt einen Twitter-Account, danke. Yay! Na, da bin ich ja mal gespannt. Da musst du dann auf jeden Fall mal berichten, ob es geklappt hat oder nicht. Okay. Also es klappt. Bei mir schon bei 3 Mal hat es geklappt. Cool. Wenn man also wirklich nicht benutzt oder ihn gerichtet hat, dass ihm den Namen gehört, dann darfst du das beantragen, wenn du einen triftigen Grund hast. Und das ist relativ dürftig manchmal. Ich habe einen sehr driftigen Grund. Ja. Na dann. Cool. Aber das heißt jetzt, also jetzt alle, die jetzt Google Plus haben, haben sich jetzt für immer verkauft. Das ist eine gute Frage. Es gibt Gerüchte. Bei Google hast du dich ja eh immer verkauft. Wie bei allen anderen auch. Wenn du da mal irgendwie wirklich drin bist. Im Internet wird ja nie richtig alles gelöscht. Was ja drin ist, bleibt doch drin. Aber man kann neue Sammelwut von Google relativ schön eindämmen, wenn man weiß wie. Erzähl? Ja. Na, es geht los mit einer Firewall, der gesagt wird, also Google Analytics. Ja, die ist bei mir auch weg. Gut, ja. Double-Click und so weiter. Ich bin jetzt inzwischen so weit, dass ich sage, Bing ist doch gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, Suchergebnisse kriegen sie dort auch nicht mehr. Vielleicht auch da noch ein kleiner Tipp. Da gibt es eine alternative Suchmaschine, die nennt sich DuckDuckGo. Und die legt genau Wert auf Privacy. Die geht eigentlich auch. Die ist gar nicht so verkehrt. Da hätte ich doch was. Also wenn wir schon so paranoid sind und das ja gut ist, wie wäre es denn, wenn jeder von euch einfach mal Inputs schickt und wir können das dann auf die Seite bringen, wie mache ich mich Facebook Google Plus frei? Ha, wie wäre das? Die totale Abschottung. Ja, so mit allen Möglichkeiten. Also quasi andere Suchmaschinen, Rules, um nicht dort aufzutauchen und so weiter. Und das kann man dann gemütlich dort veröffentlichen, dann haben alle anderen auch noch was davon. Könnten wir im Prinzip mal ausprobieren, ob wir da einen schicken Artikel zusammenbekommen. Genau, einen schönen Artikel, das wäre doch was Tolles. Der dann über Google dann gesucht werden kann. DuckDuckGo sieht aber auch aus wie Google. Das könnte auch ich glaube es eigentlich nicht. Also was ich zum Beispiel sehr interessant da fand, ich habe da mal so als Amstrad CPC-Fan habe ich mal Amstrad CPC und Games eingegeben und fand das sehr spannend, dass mir da eine Liste von Spielen, die für den CPC rausgekommen sind, präsentiert worden ist, wo ich oben sogar über die Buchstaben dann suchen konnte. Und erst Okay. ein Stückchen weiter unten kamen dann die Suchergebnisse. Was ich auch sehr schön an der Suchmaschine finde, ist, dass man eine Suche eingibt und man nicht dieses seitenweise präsentiert bekommt, sondern dass das über JavaScript halt, ja, eine unendliche Suchleiste nach unten ist. Man kann also scrollen, bis der Arzt kommt. Es lädt sich immer wieder, genau. Genau. Aber ist das jetzt ein Metadienst für Google, dass die sagen, wir nehmen deine Anfrage entgegen und schicken die dann an Google weiter und schicken dir dann die Ergebnisse? Oder wie funktioniert das? Also ich hatte es so verstanden, dass das eine eigenständige Suchmaschine ist, die eben wohl Wert auf deine Privatsphäre legt und dich da auch nicht mitträgt. Ist aber eine schlechte. Das kann ich so noch nicht beurteilen. So lange benutze ich sie noch nicht, aber ich finde sie eigentlich so gar nicht so verkehrt. Das Erste, was man allerdings machen muss, ist Settings umschalten, weil sonst sucht er nur in amerikanischen oder englischen Seiten. Und da halt dann wirklich dann auf deutschsprachige Seiten zum Beispiel umzuschalten. Weil Ah, deshalb sonst findet er mich nicht. richtig genau. Aber deswegen ist doch die Suchmaschine nicht schlecht. Doch. Naja, Wenn die mich nicht kennt, dann ist sie nicht gut. eigentlich würde ich auch erwarten, dass das anhand von dem Browser dann erkannt wird. Was für ein Browser habe ich denn hier? Privacy Settings. Ja. Hast du doch gesagt. Ja, Dann lesen Sie das nicht aus. auf der anderen Seite werden Sie die Settings wahrscheinlich im Cookie bei dir im Browser abspeichern, oder? Wird bei mir immer gelöscht. Ich meine, die können über meinen Browser auslesen, was sie wollen, was dort rauskommt, dürfen sie gerne haben. Es ist bloß die Frage, speichern sie es über mehrere Jahre oder vergessen sie es nach der Session dann wieder? Wenn sie es nach Genau. der Session vergessen, dann finde ich das okay. Also ich würde sagen, wir machen da mal so eine Seite, stellen mal die ganzen Daten zusammen und dann kann man das ja von Mitschnitt zu Mitschnitt einfach immer wieder erweitern und dann profitieren ja alle davon. Kannst dir eine Seite einrichten, eine extra Seite, nicht einen Blogbeitrag, sondern eine Seite. Ja. Genau, und wenn wir schon dabei sind, kann man dann auch endlich mal für alle Zuhörer unser geheimnisvolles Impressum aktivieren. Oh ja. Yeah. Eine gute Möglichkeit. Ja, finde ich gut. Also gutes Projekt und da freut sich Google bloß und Facebook bestimmt drüber. Ganz sicher. So eine Twitter-Alternative können wir auch mit angeben. Genau. Ja. Wobei ist Twitter jetzt auch böse? Ja. Okay. Wieso? Hat der. Sorry? Haben doch zum Beispiel, wir haben jetzt gerade eine Firma übernommen für Echtzeitanalyse, Backtype. Und die können jetzt in Echtzeit, oder die Idee dahinter ist halt in Echtzeit wirklich die Streams dann auszuwerten und darüber dann genauere Analysen von den Tweets, ja, wollen sie da rausbekommen dann. Also die tracken auch ordentlich mit. Also, aber wie du schon sagst, Bernie, es ist halt so, dass du kannst halt alles angeben, ne? Du nimmst eine Einmal-E-Mail-Adresse zum Beispiel und nimmst irgendeinen Namen und dann bist du drin. Naja, aber es ist halt so, wenn sie wirkliche Profile anlegen und die dann also über alles drüber gehen, das ist das, wogegen ich mich wehre. Ich Genau. möchte selber entscheiden können, welche Informationen stelle ich zur Verfügung und wo landen die dann und wie werden die dann abgespeichert? Ich meine, wenn das nur ein Kanal von vielen ist, dann ist das für mich durchaus noch okay und akzeptabel. Aber wenn dann wirklich über ein zentrales Spy-Cookie mein gesamter Internetverkehr da mitgeschnitten wird, dann finde ich das nicht so toll. Wie steht's denn eigentlich mit der neuen Firefox 5 Erweiterung, Don't Track Me? Wie gibt's da was? Ja, es gibt dort so ein Häkchen, der ist per Default, ist der auch an, aber ich würde mal sagen, das ist irgendwie so. Pseudo-Haken. Gefaked. Ich glaube, das interessiert niemanden groß. Weil Better Privacy sagt bei mir immer noch, 7 Tracking-Cookies blockiert. Und eigentlich sollte es so sein, dass dann hinterher, wenn ich dieses Don't Track Me Häkchen gemacht habe, dass Better Privacy dann sagt, war nichts. Stimmt. Eigentlich, aber vielleicht hat sich's noch nicht rumgesprochen, dass es Leute gibt, die sich nicht tracken lassen wollen, aber ich find's einen süßen Ansatz. Das ist einfach ein, weißt du, der Button ist einfach in der GUI eingebaut worden. Also, der Code existiert halt noch nicht. Ah, ist noch nicht hinten dran verdrahtet. Das ist also der Post-it, den man auf die Steuererklärung macht, bitte nehmt mir nicht so viel Geld ab. Richtig. Von der Wirkung irgendwie äquivalent. Wenn wir schon so weit sind, dann könnte man theoretisch auf diese wirklich tolle Facebook, Google plus Twitter-Seite könnte man hier noch einen Migrationsguide von Mac OS Snow Leopard auf Linux oder so machen. Wäre das im Sinne des Erfinders, Bernie? Nein? Ich weiß nicht, ob du da eine breite Masse mitfinden wirst, die von ich gebe ein bisschen mehr aus, habe ein schniekes Design und es funktioniert eigentlich soweit alles, zu wie kompiliere ich jetzt einen Kernel? Ja, bei gängigen Distributionen brauchst du das ja auch nicht mehr. Es sei denn, die Grafikkarte ist ein bisschen esoterisch oder eher die Soundkarte oder die TV-Karte, bitte die Soundkarte. Ja. Irgendwas gibt's doch immer. Habe ich seit Jahren Spaß mit. Ja, aber das könnte man so als Unterkategorie noch einfügen. Also da gibt's bestimmt noch zigtausend andere Möglichkeiten. Also das ist die Leute wollen doch einfach informiert werden. Jo, also ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. Wenn Apple so weitermacht, wie geht's bei mir dann weiter? Weil müsste man dann mal gucken. Aber bist du noch nicht schlüssig geworden, oder? Nee, noch nicht so ganz. Also bisher läuft es auch noch so weit. Ich meine, gut, so eine richtig schöne Alternative habe ich noch nicht gesehen. Windows. WebOS. Was ist das? Das HP? Nein, Windows. Was ist Windows? Ah. Keine Ahnung. Das ist von so einem kleinen Hersteller aus Redmond. Das ist. Letztes Jahrtausend. Ja. Okay. Wobei, wie war das? Windows, Microsoft, da hat der eine die Firma verlassen. Angeblich soll ja dann der Steve auch die Firma verlassen. Und von Twitter haben ja so glaube ich, alle Chefs schon irgendwie Twitter verlassen oder so. Richtig, die haben ja jetzt eine eigene Firma gegründet. Ich habe nur vergessen, was die da machen wollten. Nichts Wichtiges. Sommerloch? Das kann gut sein. Die wollen alle das sinkende Schiff verlassen. Also wie war das? Früher sind doch alle die Leute von Google zu Facebook gegangen, weil das so cool ist. Und wohin gehen sie denn jetzt? Podcast.